Das Tor von Friedrich von Schiller. Schmeichelnd locke das Tor den Wilden herein zum Gesetze. Froh in die freie Natur führ es den Bürger heraus.